Aus Anlass der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TEVJK widmete ihm das diplomatische Korps in der TEVJK Blumenkopf und Glückwunsch Brief, die der Doyen des diplomatischen Korps und außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina am 6. Juli dem Außenminister Ri Yong-ho übergab. Zuvor richtete an den Marschall Kim Jong-un der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Kuba Blumenkopf und Glückwunsch Brief und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam und die Botschaft des Königreiches Kambodscha Blumenkörbe.